Es ist Donnerstag in Deutschland, um 9:30 Uhr abends macht sich zu Hause ein kluger Mensch Gedanken. Tief in einem Keller in Frankfurt aus, der Urenkel vom Dr. Faust, der schenkt sich ein Glas Weißwein ein und grübelt laut in seinen Bart hinein. Oh nein, wenn sie nicht da ist, bin ich so allein. Sie will nicht zurück, was könnte der Grund dafür sein? Was kann ich nur tun, um ihr Herz zurückzugewinnen? Ich denke mal, ich werde ihr ein kleines Liedchen singen. Mimi. Und mein Herz klopft kräftig an deine Tür. Mein Herz klopft kräftig an deine Tür. Kräftig klopft mein Herz an deine Tür. Mein Herz klopft, wann kommst du und öffnest mich? Und mein Herz klopft kräftig an deine Tür. Mein Herz klopft kräftig, oh, leck mich doch. Mach doch bitte einfach auf, okay? Hallo? Hallo? Keine Hallo, ist Antwort da wer? Von ihr, kein Briefchen kommt an. Die junge Dame ist leider in Urlaub gefahren. Doch der junge Faust will es nicht kapieren, entschließt sich zu ihr zu telefonieren. So, ist Nummer. Genau. Und dann, wenn sie nicht da ist, bin ich so allein. Warum hebt sie nicht ab? Wieso muss das so sein? Oh, sie betrügt mich und geht woanders pimpern. Oh, dieser Schmerz, jetzt muss ich erst mal klimpern. Ach, herrlich. Kopfhörer auf und einfach wegtracken. Was denn jetzt? Wie schon wieder vorbei? Oh, am besten, ja, ich ruf nochmal an.